Zeit unbekleidet kommen, dass mich nicht treffe dein Gericht. Mit Schrecken hab ich ja vernommen, wie du den Güden Hochzeit kamst, dir ohne Kleid erschienen, verworfen und verdorbet hast. Ich weiß auch mein Unwissen,